Erster, wir haben viele Zeugen um uns. Darum sollen wir alles Schwere und die Sünde ablegen. Wir sollen geduldig in diesem Rennen laufen. Zweiter, wir sollen auf Jesus schauen. Er ist der Anführer und Vollender unseres Glaubens. Er hätte Freude haben können. Aber er nahm das Kreuz auf sich. Er kümmerte sich nicht um die Schande. Jetzt sitzt er am Thron Gottes. Dritter, denkt an Jesus. Er hat viel Widerstand von Sündern ertragen. Dann werdet ihr nicht müde und verliert den Mut nicht. Vierter, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht so stark gekämpft, dass ihr Blut vergossen habt. Fünfter, ihr habt vielleicht die Ermahnung vergessen. Gott spricht zu euch wie zu seinen Kindern: Mein Sohn, nimm die Erziehung des Herrn ernst. Gib nicht auf, wenn er dich tadelt. Sechster, der Herr erzieht den, den er liebt. Er bestraft jeden Sohn, den er annimmt. Siebter, haltet die Erziehung aus. Gott behandelt euch wie seine Söhne. Welcher Vater erzieht seinen Sohn nicht? Achter, wenn ihr keine Erziehung bekommt, die alle anderen auch bekommen, dann seid ihr nicht seine wahren Kinder. Neunter, unsere irdischen Väter haben uns erzogen. Wir haben ihnen gehorcht. Sollen wir dann nicht viel mehr dem Vater unserer Geister gehorchen? Dann werden wir leben. Zehnter, unsere Väter erzogen uns nur für kurze Zeit, wie sie es für richtig hielten. Gott aber erzieht uns für unser Bestes. Er will, dass wir an seiner Heiligkeit teilhaben. Elfter, jede Erziehung ist im Moment nicht schön, sondern traurig. Aber später bringt sie denen, die dadurch gelernt haben, friedliche Ergebnisse, die richtig sind. Zwölfter, darum stärkt eure müden Hände und eure schwachen Knie. Dreizehnter, geht auf geraden Wegen. Dann wird der Schwache nicht fallen, sondern stark werden. Vierzehnter, bemüht euch um Frieden mit allen Menschen. Bemüht euch auch um ein heiliges Leben. Ohne ein heiliges Leben wird niemand den Herrn sehen. Fünfzehnter, passt auf, dass niemand sich von Gottes Gnade abwendet. Passt auf, dass keine bittere Wurzel wächst und Probleme macht. Sonst werden viele Menschen dadurch schlecht beeinflusst. Sechzehnter, passt auf, dass niemand sexuell unmoralisch lebt. Passt auf, dass niemand ein gottloser Mensch ist, wie Esau. Er verkaufte sein Recht als Erstgeborener für eine Mahlzeit. Siebzehnter, ihr wisst, dass Esau später den Segen haben wollte. Aber er bekam ihn nicht. Er konnte seine Entscheidung nicht rückgängig machen, obwohl er es mit Tränen versuchte. Achtzehnter, ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen kann. Er brannte im Feuer. Es gab Nebel, Dunkelheit und Sturm. Neunzehnter, es gab Trompetenklang und eine laute Stimme. Die Menschen dort baten, dass Gott nicht mehr zu ihnen spricht. Zwanzigster, sie konnten die Anweisung nicht ertragen: Wenn ein Tier den Berg berührt, muss man es steinigen. 21. Die Erscheinung war so schrecklich. Mose sagte: Ich habe große Angst und zittere. 22. Ihr seid aber zum Berg Zion gekommen. Das ist die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Ihr seid zu vielen Tausenden von Engeln gekommen, die sich freuen. 23. Ihr seid zur Gemeinde der Erstgeborenen gekommen, deren Namen im Himmel stehen. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle richtet. Ihr seid zu den Seelen der Menschen gekommen, die Gott gerecht gemacht hat. 24. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Abkommens. Ihr seid zu dem Blut gekommen, das besprengt wurde. Dieses Blut spricht besser als das Blut Abels. 25. Passt auf, dass ihr den, der spricht, nicht ablehnt. Die Menschen, die den Sprecher auf der Erde ablehnten, entkamen nicht. Dann werden wir erst recht nicht entkommen, wenn wir den vom Himmel ablehnen. 26. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt hat er gesagt: Ich werde noch einmal alles erschüttern. Nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. 27. Das Wort noch einmal zeigt: Alles, was erschüttert wird, ist gemacht. Es wird verändert. So bleibt nur das, was nicht erschüttert werden kann. 28. Wir bekommen ein Reich, das nicht wankt. Darum sollen wir dankbar sein. Wir sollen Gott so dienen, dass es ihm gefällt. Wir sollen ihm mit Ehrfurcht und Respekt dienen. 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.